Schöpfer, der uns erschuf, hat etwas vor mit uns für seinen Plan. Er will, dass er uns ganz gebrauchen kann. Jesus ist Herr, die Geschichte der Völker macht er. Wollen wir ihn herrschen lassen oder rufen mit den Massen? Weg mit dir, nichts für mich, über mich bestimmen.